Erster, es ist schlimm für die, die böse Gesetze machen. Es ist schlimm für die, die Unrecht aufschreiben. Zweiter, sie nehmen den armen Leuten ihr Recht weg. Sie rauben Witwen und Waisen aus. Dritter, was macht ihr, wenn die Strafe kommt? Wohin flieht ihr dann? Wo lasst ihr euer Geld? Vierter, ihr könnt euch nur unter Gefangene ducken. Oder ihr fallt unter die Toten. Gottes Zorn ist noch nicht vorbei. Seine Hand ist noch bereit zu strafen. Fünfter, es ist schlimm für Assur. Assur ist mein Werkzeug für meinen Zorn. Sechster, ich schicke Assur gegen ein böses Volk. Sie sollen Beute machen und rauben. Sie sollen das Volk wie Dreck zertreten. Siebter, aber Assur denkt nicht so. Assur will viele Völker zerstören. Achter, der König von Assur sagt, meine Fürsten sind alle Könige. Neunter, Kalno ging es wie Karkemis. Hamad ging es wie Apat. Samaria ging es wie Damaskus. Zehnter, ich habe Königreiche mit Götzenbildern erobert. Ihre Götzen waren mehr als in Jerusalem und Samaria. Elfter, ich habe Samaria und seinen Götzen geschadet. Kann ich nicht auch Jerusalem und seinen Bildern schaden? Zwölfter, Gott wird sein Werk in Zion und Jerusalem beenden. Dann wird er den stolzen König von Assur strafen. Er wird seinen Hochmut bestrafen. Dreizehnter, der König von Assur sagt, ich habe es mit meiner Kraft gemacht. Ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Völker geändert. Ich habe ihre Vorräte geraubt. Ich habe Könige vom Thron gestoßen. Vierzehnter, ich nahm den Reichtum der Völker. Es war wie ein Nest voller Eier. Ich nahm die ganze Erde. Niemand hat sich gewehrt. Fünfzehnter, ist die Axt größer als der, der sie benutzt? Ist die Säge größer als der, der sie zieht? Der Stock ist nicht größer als der, der ihn hält. Sechzehnter, darum wird Gott, der Herr, Assur krank machen. Ein Feuer wird unter ihm brennen. Siebzehnter, das Licht Israels wird zu Feuer. Gottes Heiliger wird zur Flamme. Dieses Feuer wird Assurs Dornen verbrennen. Es wird alles an einem Tag zerstören. Achtzehnter, Gott wird Assurs schönen Wald zerstören. Er wird alles vernichten. Es wird sein wie ein kranker Mensch, der stirbt. Neunzehnter, nur wenige Bäume bleiben übrig. Ein Kind kann sie zählen und aufschreiben. Zwanzigster, dann wird der Rest Israels nicht mehr auf Assur vertrauen. Sie werden auf Gott, den Heiligen Israels, vertrauen. 21. Ein kleiner Teil von Jakob wird zu Gott zurückkehren. Sie werden zum starken Gott zurückkehren. 22. Dein Volk Israel ist wie Sand am Meer. Aber nur ein kleiner Teil wird zurückkehren. Gott hat die Zerstörung beschlossen. Er tut es mit Gerechtigkeit. 23. Gott, der Herr, wird die Zerstörung ausführen. Er wird es auf der ganzen Erde tun. 24. Gott, der Herr, sagt, mein Volk in Zion, habt keine Angst vor Assur. Assur schlägt euch mit einem Stock. Sie heben die Rute gegen euch. So wie Ägypten es früher tat. 25. Mein Zorn wird bald enden. Dann werde ich Assur zerstören. 26. Gott, der Herr, wird Assur schlagen. Er wird sie schlagen wie die Midianiter. Er wird seinen Stab über das Meer heben. So wie er es gegen Ägypten tat. 27. An diesem Tag wird die Last von deinem Nacken fallen. Dein Hals wird frei sein. 28. Assur kommt nach Ayat. Er geht durch Migron. In Michmas lässt er seine Sachen. 29. Sie gehen über die Schlucht. In Geba bleiben sie über Nacht. Rama hat Angst. Gibea Sauls flieht. 30. ruft laut, Leute von Galim. Hört zu, Leisa. Antworte, Anato. 31. Madmena ist verwirrt. Die Leute von Gebim fliehen. 32. heute hält Assur in Nob. Er droht dem Berg Zion. Er droht dem Hügel Jerusalems. 33. aber Gott, der Herr, wird die Äste abschneiden. Die hohen Bäume werden fallen. Die Stolzen werden klein gemacht. 34. Der dichte Wald wird mit Eisen gefällt. Der Libanonwald wird durch Gott fallen.